SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Jedes Wochenende stelle ich dir frische und größtenteils noch unentdeckte Künstler vor. Jedes Wochenende. Aber heute kommen wir einfach nicht um den Guy J herum. Der Superstar von der elektronischen Clubmusik und vom Progressive House meldet sich mit einer neuen Scheibe zurück. Und welche Frage sich natürlich als erstes stellt, ist der Guy J vielleicht doch ein Alien? Die Scheibe ist außerirdisch gut. Gut, auf der einen Seite heisst sie natürlich dann auch noch West on Mars und somit herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix, ich bin am Wochenende auf Virus zuständig fürs Elektronische. Und eben heute im Feature der wunderbare Israeli, der Guy J. Ja, das Ganze hat angefangen vor exakt 10 Jahren. Da ist nämlich vom John Digweed entdeckt worden und natürlich dann auch gefördert worden auf Bedrock Music. 10 Jahre später gehört der Guy J zu den bekanntesten Produzenten und Techno-DJs von der Welt und das zu Recht. Seine neue Scheibe komplett gehörst heute jetzt oben bei mir der Sendung. Anfangen immer ein bisschen beschwinglicher und zwar mit der brandneuen Scheibe von Soul Button. Das ist Blessed. Schön reisest mit. Viel Spass. einem auf den anderen Tag von über 32 Grad zurück auf 14. Und dann natürlich noch am Wochenende. Aber das soll uns nicht wirklich stören oder beeindrucken. Nein, wir haben schliesslich ein Wochenende. Und ich hoffe zumindest, ich hatte den perfekten Soundtrack dazu. Das hier ist die neue Anshuna Deep, und zwar von einem Produzenten namens Mod. Neuling auf Anshuna Deep, und das ist ein True You Soleil. wird bis dato das erfolgreichste Jahr für den Tim Engelhardt. Gut, er hat auch sehr fleissig geschafft. Vor 5 Jahren hat er so sein erstes Release auf dem Kölner Traumschallplattenlabel gehabt. Und seither geht es kontinuierlich aufwärts. Gut, 2017 hat er aber wirklich so die grossen Plattenverträge gehabt. Unter anderem auf Bedrock hat er ein Release gehabt. Und jetzt ganz neu, und das hörst du gerade hier mit dieser Scheibe, ist er beim Jeremy Orlando auf Vibrant Music unter Vertrag. Das ist die brandneue Scheibe von Tim Engelhardt und heisst sie Poly 7. À travers l'espace et le temps. Nous nous perdons dans la musique, nous nous perdons dans les lumières. In den letzten 5-6 Jahren ist der Begriff Deep House sehr inflationär verwendet worden. Gut, natürlich meistens oder oftmals aus einem marketingtechnischen Grund. Deep House ist gerade angesagt. Also nennen wir es im Moment ein Deep House. Das gleiche Phänomen passiert im Moment im Techno. Aber wenn wir schon von richtigem Deep House reden, dann müsste man vielleicht so in den tiefsten New Yorker Underground gehen, wo das Ende 80er Jahre dann auch mal so ziemlich gross geworden ist. Gut, dann aber so Club wie zum Beispiel Paradise Garage und eine von diesen Ikonen aus der Deep House Music, das ist sicher der Harry Chuchu Romero. Der wird mal eine neue Scheibe und du hörst ihn gerade hier. Sehr disco-lastig und trotzdem super sexy und deep. Harry Romero ist das mit Lost Music. deutschen DJ Dinox extrem hoch anrechnen. Er ist einer von denen ganz wenigen, und das hat er sogar oben mir in der Sendung gesagt, wo findet, naja, als Produzent habe ich nicht wirklich etwas auf der Kasten. Für das stand ja im Duo Dinox und Beckers, und der Frank Beckers, das ist der effektiv der ausübende Produzent. Jetzt geht der Dinox mal fremd, und zwar Santiago Franco. Ein alternativer Produzent, und zwar aus Brasilien, ist er da. Mit dem zusammen hat er eben den Track produziert. Multitude ist das Neue vom Dinox. We'll be right back. In 3 Jahren ist es gegangen, bis der Matthew Plex diesen Remix freigegeben hat. Magst du dich vielleicht noch erinnern an seinen legendären Boiler Room Auftritt? Da hat er einfach plötzlich irgendwie den Remix, den er produziert hat, gespielt. Und zwar im Original, ganz klar gehörst, von der Smith. How soon is now? Und jetzt, vor einer Woche, hat er ihn freigegeben. Also jeder kannst ihn downloaden, sprich natürlich auch du. Gehst einfach zu Matthew Plex auf der Soundcloud-Seite und dann hast du das Monster. Absolut sexy. We'll be right back. Freitag oben. Das ist SRF Virus. Und wenn es kracht und bumst, dann bin ich hinter der Plattenspiele. Ich bin der Mentalix. Das ist Mentalix Electronic. Und das, was jetzt kommt, naja, der Jingle sagt, es ist ein Essential Tune. Die absolute Steigerung von Essential wäre ein What the Fuck Tune. Und genau das kommt jetzt auf dich zu. Nämlich die aktuelle Singles-Kopplung von London Grammar. Ich bin ein riesiger Fan von diesem Trio. Und vor allem, weil sie sehr elektroaffin sind. Sie haben zum Beispiel immer große Remixes wie der Sascha und ihre aktuelle Single, die du jetzt gerade hörst, das ist Hell to the Lions und das ist der phänomenale, nein, göttliche Kölsch Remix. Das ist London Grammar. Thank you. Hits. Massive. We'll be right back. anderen Act begleitet der Shake respektive der Mentalix Radiosendung ein Soundtrack schon so lange wie der Guy J. Entdeckt worden ist vor exakt 10 Jahren von John Digweed. Der hat ihn dann auch prompt fördern und natürlich dann auch gesigned auf seinem Label Bedrock Records. Und dann ist langsam aber stetig bergauf gegangen mit der Karriere. 10 Jahre später gehört der Guy J wirklich zu den absolut bekanntesten und vor allem auch erfolgreichsten Produzenten. Und trotzdem ist er extrem ruhig zurückhaltend, wenn du zum Beispiel siehst, hinter den Turntables, respektive hinter dem Live-Equipment, ist eine sehr ruhige Person und unfassbar talentiert. Jetzt zum 10-jährigen Jubiläum von seinem Labelvertrag auf Bedrock hat er eine EP gemacht und wie heisst sie? West on Mars. Hat damit bestätigt er das Gerücht, das schon seit Jahren sagt, der Guy J ist ein Alien oder wieso würde er sonst seine Heimat nennen? Das ist der Titeltrack, der Guy J, massiv. Form. Und auch das hier ist auch von seiner neuen EP West on Mars. On the Go heisst der Track. Und so kräftig und so progressiv haben wir ihn, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Fantastische EP, sehr empfehlenswert. Hintergrundinfos zum Guy J. Weiterführende Links-Playliste und der heutige Podcast gratis download. Da findest du auf srf.ch/mentalx. Podcast kriegst du natürlich dann auch alles spätestens ab der 11 for free auf iTunes. This Guy is on Fire, das Thema von der heutigen Sendung. We'll be right back. See you. Für mich Definition von moderner Trance-Music. Gut, die einen würden es jetzt eher so ein bisschen Progressive House-mässig bezeichnen, die anderen doch lieber ein bisschen Space. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Probleme du selber mit dem Begriff Trance hast. Dass das immer noch nach so vielen Jahren nachhalt, oder? Gut, in den 90er Jahren hat man den Begriff wirklich zerstört und wirklich mutwillig. Am Schluss war wirklich alles Trance gewesen und ich rede da wirklich von ganz üblem Kirmes-Techno. Gut, Oliver Koletzki oder zum Beispiel auch der Koi auf Soir, sie gedankt, dass sich das, wir das ein bisschen erholt haben, weil die haben ganz mutig ihre Alben als Trance-Alben bezeichnet und das doch ist ein klassischer Vertreter von dem Südamerika kommt, das ist der Lucas Arasi mit Retro Perspective. Another Earth von Camilo San Clemente aus Argentinien. Der hat jetzt erst gerade mit White Cities vor einem halben Jahr schon mal das Monster produziert. Jetzt wieder mal schauen. Ich bin guter Hoffnung, dass der weiter mit diesem Erfolg kann produzieren kann. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du besseren.ch/Mentlix. Happy Weekend! grauer Vorzeit. Ja, okay, nicht gerade, wo Dinosaurier noch gelebt hat. Aber zumindest im Techno-Zeitalter vor etwa 25 Jahren hat ein junger Berliner DJ, der war wirklich umwerfend. Ich rede natürlich von Paul von Dyk. Und Paul von Dyk wiederum hat exakt sättige Sounds gemacht. Naja gut, wir wissen langsam, was ein bisschen in welche Richtung es gegangen ist. Nach dem Re-Release 1998 von der Foreign Angel ist er dann schon arg kommerziell geworden. Aber, und das muss man auch hochrechnen, im Moment, also es ist ein kommendes Album, das glaube ich in eineinhalb Monaten rauskommt. Ich habe schon die Möglichkeit gehabt, die Woche mal kurz reinzuhören. Wow, es hat so drei, vier Tracks darunter, unter anderem Escape Reality Tonight, wo ich wirklich absolut killer finde. Und wenn wir schon gerade bei Pauschen von Dux sind, am nächsten Samstag, also in 8 Tagen, ist er in Lausanne wieder einmal seit vielen Jahren. Aber das werde ich natürlich dann nächste Woche nochmal zusätzlich erwähnen, wenn der Trance-Meister wieder dort ist. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Neues aus dem Haus Oliver Kolecki. Sein Label «Stil vor Talent» ist dir natürlich inzwischen sicher begriffen, wenn du regelmässig meine Radiosendung hörst. Oder ein neuer Act am Start, Rocker 40, wenn sich der Typ 300 Days of a Summer tönt traumhaft, zumindest der Titel, der Track ist natürlich auch. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentrix, da bekommst du Playlisten und natürlich den Podcast zum gratis downloaden. Ich habe gleich schon eine Idee, was du am Wochenende machst. Naja, ich bin jetzt gerade schnell draussen gesehen. Ich kann kurz während meiner Radiosendung können duschen. Es ist wirklich schüttet hier im Großraum Zürich, wie wild und Klima im Zugland spielt es jetzt zur Zeit gerade nicht anders aus. Schade natürlich für das Open Air Grenzenlos, das am Morgen in der Nähe von Basel ist. Das wird doch eher ein bisschen, sagen wir, eine kühlere, nassere Geschichte, was aber sonst noch so passiert, morgen so oben am Samstag. Für das habe ich meine feine kleine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also wenn du schon in Basel bist und findest dann doch das Open Air, ist mir doch ein bisschen zu nass, dann kannst du es oben natürlich auch in Basel in Nordstrand gehen. Die haben morgen so oben nämlich einen von der Berghain-Residenz, nämlich der Marcel Dettmann. Im neuen Viertel Club, das heisst so, das ist das, was früher noch... Ach, hey, Emine. Das hat schon wieder geheißen. Naja, auf jeden Fall irgendwo im Industriegebiet beim Güterbahnhof. Im Viertelclub spielt man mal so bei Who Made Who. Gott, ich bin Basel. Eigentlich sollte ich doch die Stadt kennen. However, in Zürich am Morgen so bei haben wir Fridas Büchse und die haben eine Ikone in Sachen Space Music. Und das Wortwörter, der Gabriel Delmar, gehört also zu der Entourage, zu der Ur-Entourage von Sven Beth. Und sehr erfolgreich geworden ist Gabriel Delmar. Natürlich mit seinen Soundtracks, die er für die legendäre Fernsehsendung, nämlich Space Night, gemacht hat. Gabriel Lemar, morgens oben in der Fridas-Büchse. Auch im Kaufleute wird es morgen sehr elektronisch, vielleicht doch eher ein bisschen hausmässiger, nämlich der Perkussiv und der Nils Fraser sind dort hinter den Turntables. Während im Hype-Club in Zürich wird morgens oben richtig brettert, nämlich mit dem Matador aus Irland. Der Typ ist richtig, richtig cool. Hin und wieder spiele ich auch mal einen Track da rein. Ist dann meistens so ein richtig, naja, Techno, stellenweise ein bisschen härter Progressive House. Matador, morgens oben, live im Hive. Tick and Dan sind das mit einer sehr speziellen Scheibe namens La Bucha auf dem Adam Bayer, seinem Drumcode-Label. Und eben, als ich diesen Track diese Woche zum ersten Mal gehört habe, habe ich gefunden, so, Moment, also wer der Bass, spricht der Kick nicht so hart und der Track halt so hochwertig produziert, könnte es auch wirklich eine Rave-Scheibe von 1992, vielleicht 1993, gerade so im Beginn vom Hard-Trance-Zeitalter. Jetzt muss man auch sagen, dass Nina Kravitz aus Russland wirklich so eine von der ersten war, die das konsequent seit 2 Jahren durchzieht. Sie spielt extrem harten Underground-Techno. Vorwiegend aber uralte Platten, zum Beispiel von Jacks Up Music's Label, von der Miss Jacks, und hin und wieder rasten sie irgendwie mit einem Hard-Trance-Monster rein. Vielleicht haben sich Pick and Dan wieder inspirieren lassen, zum Pick and Dan auf dem Adam Bayer, im Drumcode-Label Rave. We'll be right back. vor 10 Jahren gefragt hast, was haltest du vom deutschen DJ und Produzenten von Felix Köcher, hat er gesagt, einer der überbewertetsten und talentiertesten DJs überhaupt. Ich habe wirklich jedes Mal, wo vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt, aber grausamen Sound in grausamen Mixes einfach im Gehör. Aber das war vor 10 Jahren gewesen. Heute klingt er ganz anders. Und er hat auch einen neuen Co-Produzenten und produziert inzwischen, naja, wenn man das böse T-Board verwenden, nein, es ist es. Wir benennen das Kind beim Namen. Er macht inzwischen eine sehr spezielle Art von Progressive Trance. Das hier ist der Felix Köchner und so ein richtig gut. Und damit right here. This Guy is on Fire. Schlicht und einfach so habe ich die heutige Episode Mental X Electronic auf SRF BIOS genannt. Warum? Naja, im Fokus ist natürlich der wunderbare, unerreichbare Guy AJX mit seiner neuen EP West on Mars. Hast du ja später eingeschaltet, das hast du verpasst. Ich habe das neue Sounds unter anderem von Mod, von Anjuna Deep vorgestellt, was Neues von Webpa, von Dinox und dem Team Engelhardt. Und weißt du, was das Beste ist? In guter Stunde kannst du ihn gratis downloaden. Entweder gehst du auf srf.ch/mentlix, dort auf den Download-Button klicken, oder du gehörst zu den Freunden vom Öpfel und dann gehst du auf iTunes und kriegst ihn auch dort for free. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag hören. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter den Turntables im Studio momentan shaken und sonst noch wie stur. Jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht und genieß Wochenende, auch wenn es ziemlich nass ist, aber du kannst ja schön irgendwo einmöbeln. Komm gut durch die Nacht, bis dann, ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.